NDR Kultur. Am Abend vorgelesen. An 18 Tagen liest Helmut Krauss aus dem Roman Gargantua und Pantagruel von François Rabelais. Heute den zweiten Abschnitt. Das berühmte Buch des französischen Humanisten und Schriftstellers, das eine so große Wirkung auf die Literatur der Folgezeit in fast allen europäischen Sprachen ausübte, begann 1532 zu erscheinen, fast gleichzeitig mit Luthers Bibelübersetzung. Wir erfahren eingangs von der Herkunft des Riesen Gargantua, dessen Vater Grangousier heißt und dessen Mutter Gargamella 11 Monate mit ihm schwanger geht. Gargantua kommt zur Welt, nachdem die Mutter im Übermaß Kutteln gegessen und mit den Zechgenossen geschmaust hat. Davon berichtet die folgende Lesung. Hören Sie wieder Helmut Krauss. Kaput 5. Was die Zecher sprachen. Dann aber setzten sie sich zum Vespertrunk. Da machten die Flaschen die Runde, da fuhren Schinken an, es flogen die Becher, es klangen die Gläser. Propfen raus, Buddel her, schenk ein, Wasser dazu. Mir ohne Wasser. Gut so, Herzensfreund. Leer einmal dies Glas, aber nach den Regeln der Kunst. Clary her, voll bis zum Rand. Stillstand allem Durst. Ha, du verfluchtes Fieber, ob ich dich nicht bald wegkriege? Bei meinem Bartgevatterin, ich hab heut keinen Zug in der Gurgel. Bist du trutzig, Schatz? Freilich. Beim heligen Ulrich, red lieber vom Saufen. Ich trink alleweil zu meiner Zeit wie des Papstes Maulesel. Ich trink nur aus meinem Brevier, wie ein braver Pater Gardian. Was ist älter, der Durst oder das Saufen? Der Durst. Denn wer hätte imstande der Unschuld ohne Durst trinken mögen? Das Saufen, denn privatio presupponit habitum, ich sag's wissenschaftlich, fecundi calices quem non fecere desertum. Wir Unschuldslämmlein trinken nur zu oft ohne Durst. Ich Sündenkerl, ich sauf nie ohne Durst. Ich denk immer schon an den Künftigen, müsst ihr wissen. Ich trink für den Durst, der kommt. Ich trink immer. Sauf Ewigkeit, Ewigkeitssaufen, mir alles eins. Singt, sauft, stimmt einen Rundgesang an. Wo ist mein Trichter? Potztausend, ich trink aus lauter Fürsorge. Feuchtet ihr euch an, um trocken zu werden, oder werdet ihr trocken, um euch anzufeuchten? Ich verstehe mich nicht aufs Theoretische, aber in Praxi behelf ich mich so einigermaßen. Ei der Daus, ich werde feucht, ich werde nass. Ich bat mich innerlich, und all das aus purer Todesangst. Wer lang ins Wirtshaus geht, wird alt. Trink ich nicht, trockne ich ein, und das ist mein Tod. Meine Seele fährt einmal in einen Froschteich. Auf dem Trocknen hält's die Seele nicht aus. Kellermeister, Formenschöpfer, mach mich aus einem Enthaltsamen zu einem Sauf aus. Schick ein ewiges Taugeriesel durch diese zähen und trockenen Gedärme. Der trinkt umsonst, der nichts davon spürt. Das gibt Blut statt Harnwasser. Ich möchte gern die Kalbskutteln spülen, die ich heute Morgen hinters Hemd buxiert habe. Mein Magen ist gut gepflastert. Wenn das Papier meiner Verschreibungen so tüchtig söffe wie ich, kämen meine Gläubiger doch zu ihrem Wein, wenn man den Wisch reklamiert. Deine Nase tropft. Komm, dass ich dir sie putze. Oh, wie viele Tropfen werden da noch herauskommen, bevor einer hineingeht. Wer so süpfelt, wird ganz verzipfelt. Der ist das reinste Weinfass. Was ist für ein Unterschied zwischen Krug und Flasche? Ein großer, der Krug wird gedeckelt, das Fläschel gestöpselt. Heißer! Unsere Väter tranken immer noch eins, die ließen keinen Rest stehen. Das ist geschissen wie gesungen, sauft. Habt ihr eine Bestellung an den Bach? Der geht dort seine Kutteln waschen. Ich trink nie mehr als ein Schwamm. Ich sauf wie ein Templer. Und ich, tamquam sponsus. Und ich, sicut terra sine aqua. Wer weiß ein Anderwort für Schinken? Trinkzwang oder Weinleiter? Mit der Weinleiter befördert man den Wein in den Keller, mit dem Schinken in den Magen. Heda, Rest weg! Er hat keinen Stoff mehr. Respice personam pone pro duobus, non est in uso. Wenn ich so schnell in die Lüfte steigen könnt wie in die Kanne, wär ich bald hoch in den Wolken. So füllt Jacques Coeur sich Schrank und Truh, so wächst das Brachlandholz im Nu, so zwang Herr Bacchus Indien, so viel Sophie Melindien. Kleiner Regen mag großen Wind legen, lang läuten bricht den Donner. Geld, wenn mein Hähnlein solch Wasser spritzte, möchtest du wohl saugen. Ich halt's zurück. Junge, schenk ein, sei nicht faul, ich bin an der Reih. Guillot, stoß an, es ist noch viel in der Kann. Ach, ist der Durst eine Qual. Junge, erlös mich davon nach Form rechtens. Das abgestandene Zeug. Früher besoff ich mich, weil ich alles austrank, und jetzt, weil ich nichts übrig lass. Nur sachte und bis zur Nagelprobe die Becher geleert. Schau da, Preiskutteln, Leibsülze. Von dem Falben mit dem schwarzen Blitz. Bei Gott, lasst sie nicht verderben, das wäre nicht haushälterisch. Trink oder ich... Nein, nein, trinkt, ich bitt euch. Die Spatzen fressen nicht, man streichle sie denn am Schwanz. Ich sauf bloß, wenn man mir schön tut. Laguna edatera. Mein Korpus ist wie ein Karnickelbau. Der Wein erfrettelt mir den Durst nimmer. Ah, der da putzt ihn ganz gut. Der hier verjagt ihn mit Stumpf und Stiel. Da blast auf den Flaschen und Butellien. Wer seinen Durst hier verloren hat, braucht ihn da drin nicht zu suchen. Tüchtige Zechklistiere haben ihn aus seiner Behausung geschwemmt. Der Herrgott macht die Planeten und wir machen die Platten nett. Ich führe Gottes Wort im Mund. Mich dürstet. Der Asbest ist nicht unlöschbarer als mein patermäßiger Durst. Der Appetit kommt beim Essen, aber der Durst geht beim Trinken. Ein Mittel wider den Durst? Das Gegenteil vom Mittel gegen den Hundsbiss. Wer immer hinter dem Hund herläuft, den schnappt er nicht. Wer stets vor dem Durst trinkt, den packt er nicht. Ich nehm euch beim Wort. Ich komm euch einen Schluck. Ewiger Zapfer, bewahr uns vorm Schlaf. Argus hatte 100 Augen. 100 Arme wie Bria Reuss braucht ein Kellermeister, um unverdrossen zu schöpfen. Netzt euch, es ist so schön, aufs Trockene zu kommen. He, Weißen, eingegossen, Potzteufel, hierher, randvoll, die Zunge klebt mir an. Landsmann, Wein her, auf dein Wohl, Prosit, Prost. La, la, la, das heiß ich gekneipt, o Lacrima Christi. Der ist von Devinière, das ist noch ein Tropfen. O du wonniges Weißweinlein, bei meiner Seel, der ist auch nicht von Stroh. Wohl, wohl, der ist einöhrig, gar wollig und mollig. Courage, Kumpan, wir bescheißen nicht im Spiel. Ich hab abgehoben, ex hoc in hoc, keine Hexerei. Jeder hat's gesehen, ich bin gelernter Meister. Ei, ha, brumm, trara, ich bin der Pfaffe Matz. O, die guten Schlucker, die Weinseligen. Schenkbub, Brüderlein, da gieß ein bis zum Überlaufen. Ich bitt dich wie einem Kardinal. Natura abhorret vacuum. Wer sagt, dass eine Muck gesoffen hätt? Auf Bretannisch? Rest weg, Schluck zu, ist die beste Arznei. Kaput 6. Auf welch abenteuerliche Art Gargantua zur Welt kam. Während die Trinker sich so unterhielten, ward es der Gargamella immer unbehaglicher im Leibe. Da stand Grand Rosier auf, sprach ihr tröstlich zu, vermeinend ihre Wehen nahten sich, und riet ihr, sich unter einem Weidengebüsch zu lagern. So würde sie binnen kurzem junge Beine kriegen und bei der Geburt des kleinen Posaunenengels frischen Mut schöpfen. auch solle sie über die Schmerzen nicht jammern, sintemal es rasch vorübergehe. Die Freude würde ihr nachher jede Spur von übler Laune wegwischen, so dass sie sich ihrer kaum mehr zu entsinnen vermöchte. »Ich will dir das beweisen«, sprach er. »Unser Heiland sagt im Evangelium Johannes 16, wenn das Weib ihre Stunde nahen fühlt, ist sie traurig. Aber wenn sie geboren hat, bleibt ihr nicht die Erinnerung an ihre Qual.« »Ach«, erwiderte sie, »ihr habt recht. Und lieber höre ich solche Reden des Evangelisten und befinde mich wohler dabei, als wenn man mir vom Leben der heiligen Margareta oder sonst zu einer Muckerei berichtet.« »O, du Hasenherz«, lachte er, »mach jetzt nur rasch mit dem da, und wir wollen bald einen anderen fertig kriegen.« »Ach«, jammerte sie, »ihr Mannsleute denkt nur immer an euer Vergnügen. Du lieber Gott, ich werde mir ja Mühe geben, wie du es verlangst, aber wollte der Himmel, dass du es abgeschnitten hättest.« »Was?« fragte Grangousier. »Oh«, antwortete sie, »du bist nicht so dumm. Du weißt schon, was ich meine.« »Mein Männlein«, sprach er, »potz Ziegenblut, wie du willst, rasch ein Messer her.« »Nein«, rief sie, »um Gottes Willen nicht. Der Himmel verzeihe mir. Ich sagte das bloß so. Tu's ja nicht. Aber ich werde heute schon noch meine Qual haben. Und alles wegen deines Spitzbübleins, damit dir kein Vergnügen abgeht.« »Nur keine Angst«, tröstete er. »Es wird schon glatt ablaufen. Ich will derweil noch einen Schluck trinken. Ruf mir, wenn's erst soweit ist, und ich bin im Hui da.« Eine kleine Weile drauf hub sie an zu seufzen, zu jammern und zu stöhnen. Plötzlich rannten von allen Seiten die Hebammen in hellen Haufen herbei. Da sie sie von unten her befühlten, fanden sie etliche Hautfetzen von ziemlich übelm Geruch und vermeinten, dies sei das Kind. Es war indes ein anderer Abgang, der im Rektum, im Mastdarm aufgeweicht war, wie ihr ja oben gelesen habt, dass sie sich an Kutteln überessen hatte. Da verabreichte ihr eine von den Umstehenden, eine alte Dreckvettel, die im Rufe großer medizinischer Kenntnisse stand und vor 60 Jahren von Strohbruch bei Knielingen her eingewandert war, ein höchst schauderhaftes Restriktiv. Das zog ihre Schamlippen dermaßen zusammen, dass man sie trotz aller Anstrengung selbst mit den Zähnen nicht hätte auseinanderzerren können, was so schrecklich zu denken ist, dass es auf keine Kuhhaut geht, so wenig wie das Geträtsch jener bekannten zwei Gevatterinnen, das der Teufel während der St. Martinsmesse niederschreiben wollte, wozu er erst das Pergament mit den Zähnen strecken musste. Durch diese Quacksalberei wurden überdies die Samenlappen der Gebärmutter gelockert, wodurch das Kind aufsprang und in die Hohlader schlüpfte. Durch das Zwerchfell bis zur Schulter aufsteigend, wo besagte Ader sich teilt, schlug es sich nach links und kam durch das diesseitige Ohr ans Tageslicht. Kaum geboren, schrie es nicht wie andere Säuglinge »Mie, mie, mie«, sondern mit kräftiger Stimme »Trinken, trinken, trinken«, als ob es die ganze Welt zu einer Zecherei einladen wollte, was man rings im Lande von Trinkenau und Becherach vernahm. Vielleicht zweifelt ihr an dieser merkwürdigen Geburt. Doch ficht mich das nicht an. Ein Mann von Bildung und Verstand glaubt immer, was man ihm sagt und was er geschrieben findet. Sagt nicht Salomon, Proverbiorum 14, Innocens credit omni verbo etc. Und der heilige Paulus im 1. Korinther 13, Caritas omnia credit etc. Warum also schüttelt ihr die Köpfe? Weil es unwahrscheinlich ist? Ist das auch ein Grund? Ich sage euch, gerade deshalb solltet ihr es glauben, und zwar unbedenklich. denn die Sorbonisten behaupten, der Glaube sei der Beweis für das Unwahrscheinliche. Oder verstößt es vielleicht gegen das Gesetz, gegen Recht und Gerechtigkeit, gegen die Vernunft, gegen die Heilige Schrift? Ich für meine Person finde nichts dem Widersprechendes in der Bibel. Und wenn Gott es gewollt hätte, habt ihr wohl das Herz zu behaupten, er hätte es nicht vermocht? Mit Verlaub, bringt ja nie euer Hirn durch solch vertrackte Ideen in Verwirrung. Denn ich erkläre euch ins Gesicht, dass bei Gott nichts unmöglich ist. Wenn er nur wollte, brächten die Frauen künftig ihre Kinder immer durch die Ohren zur Welt. Wurde nicht Bacchus aus Jupiters Schenkel geboren? Schlüpfte nicht Felsbruch aus seiner Mutter Ferse? Der Muckenknacker nicht aus dem Pantoffel seiner Amme? Nahm Minerva nicht ihren Ursprung aus dem Hirn Jupiters durch das Ohr? Adonis durch die Rinde eines Myrrenbaumes? Castor und Pollux aus einem Ei, das Leder gelegt und ausgebrütet hatte? Aber ihr wäret ja vollständig aufs Maul geschlagen, wenn ich euch gar das ganze Kapitel beim Plinius anführen wollte, das von seltenen und unnatürlichen Geburtsfällen handelt, obzwar ich kein so standhafter und wohlbeglaubigter Lügner bin wie er, weswegen ich euch auf den 7. Abschnitt seiner Naturgeschichte verweise im 3. Kapitel und euch bitte, mir künftighin meine guten Gedanken nicht durcheinander zu bringen. Kaput 7. Wie Gargantua zu seinem Namen kam und wie er mit Wein gesäugt ward. Als nun der wackere Grand Gosier, der mit den anderen zechte und Possen riss, den mächtigen Schrei hörte, den sein Sohn beim Eintritt in die Welt ausstieß, indem er aus Leibeskräften zu trinken verlangte, sprach er: »Da ist wohl Gargant, ja?« weil es laut und hell wie eines Ausrufers Stimme klang. Wie das die Umstehenden vernahmen, beschlossen sie einhellig, dass der Sprössling in Befolgung des Beispiels der alten Hebräer den Namen Gargantua führen sollte, weil dies des Vaters erste Worte nach seiner Geburt waren. Der Alte war nicht abgeneigt und auch die Wöchnerin willigte ein. Um den kleinen Mann zu beruhigen, gab man ihm tüchtig zu trinken, gleich einem Bischof. Dann ward er zum Taufstein getragen und nach guter Christensitte getauft. Zu seiner Stillung verordnete man ihm 17.913 Kühe von Poti und Bremont, denn im ganzen Lande war keine hinlänglich ausgiebige Amme aufzutreiben, in Anbetracht der Milchmenge, die er zu seiner Aufzucht benötigte, wenngleich einige Jünger des Duns Cotus ausrechneten, dass seine Mutter ihn säugte und dass er aus ihren Brüsten 1.402 Eimer und 9 Topf auf einen Zug schlucken konnte, was nicht recht glaublich scheint. Auch ist diese Lehrmeinung von der Sorbonne als beleidigend, nach Häresie schmeckend und in milchwirtschaftlicher Hinsicht skandalös und kläglich abgelehnt worden. Auf solche Art ging das, bis er 1 Jahr und 10 Monate alt war, worauf man ihn nach ärztlichem Rat auszutragen begann. Zu diesem Behuf baute man einen schönen Ochsenwagen nach der Erfindung des Hans Denio. Darinnen führte man ihn voll Freuden da und dorthin spazieren. Auch ließ es ihm gut, denn er hatte ein artiges Gesicht mit dicken Wangen und einem 18-fachen Kinn. Zudem plärrte er nur sehr wenig, wohingegen er sich alle Augenblicke beschiss. Denn in Hinsicht auf seinen Hintern war er sehr phlegmatisch, sowohl infolge seiner natürlichen Konstitution als zufälligen Disposition, die er sich durch reichlichen Genuss von Traubenmus nachträglich erworben hatte. Und er trank doch keinen Tropfen ohne Ursach. Denn wenn er einmal verärgert, zappelig, zornig oder sonst wie hirnbrünstig war, wenn er strampelte, heulte oder schrie, brauchte man ihm bloß sein Schöpplein zu bringen, Gleich beruhigte er sich, war zufrieden und guter Dinge. Eine seiner Wärterinnen versicherte mir auf Ehre, er sei hieran so gewöhnt gewesen, dass der bloße Klang von Flaschen und Bechern ihn in Verzückung setzte, als ob er Paradiesesfreuden schmeckte. Weshalb sie mit Rücksicht auf diese göttliche Veranlagung gleich des Morgens zu seiner Ergötzung mit einem Messer an die Gläser schlugen oder mit Stöpseln und Deckeln auf Flaschen und Kannen klimperten und klapperten. Kaum vernahm er dies Getön, so verklärte sich sein Antlitz, er zuckte auf, wiegte sich hin und her, wackelte mit dem Kopf, tat, als ob er mit den Fingern Saiten zupfte und sang Bariton mit dem Hintern. Kaput 8. Von der Kleidung des Gargantua. Als er das Alter dazu hatte, befahl sein Vater, dass man ihm Kleider in seinen Farben, nämlich weiß und blau, anfertige. Alsbald sorgte man dafür, nahm Maß, schnitt und nähte sie nach der neuesten Mode. In den alten Registern der Rentkammer zu Montsoreau finde ich, dass er folgendermaßen ausstaffiert war. Zu seinem Hemd verwendete man 900 Ellen Chastelrauder Leinwand und 200 für die viereckigen Stücke, die man unter die Achseln setzte. Es war nicht gefältelt, denn die Kräuselung der Hemden kam erst auf, als die Näherinnen die Nadelspitzen abgebrochen hatten und anfingen, mit dem Lochende zu arbeiten und den Stoff zu verrunzeln. Zum Wams zerschnitt man 813 Ellen weißen Satin und für die Nestel 1509 Hundsfelle und ein halbes. Damals begann man, die Hosen am Wams anzuheften und nicht das Wams an den Hosen, denn das ist ein widernatürlicher Brauch, wie Ockham ausführlich im Kapitel über die Exponibeln des Herrn Hochhose dargetan hat. Zu besagten Schenkelgebäuden verbrauchte man 1105 und eine Drittel Elle weißen Estamin, und hinten waren sie in Form von gereifelten und ausgezackten Schlitzen aufgespalten, um die Lenden kühl zu halten. Daraus flatterten die Zotteln aus blauem Damast so üppig, als nötig war. Beachtet wohl, dass er sehr schöne und seiner Statur wohl proportionierte Beine hatte. Zum Latz nahm man 16¼ Ellen vom selben Tuch, und er war wie ein Schwibbogen gestaltet. Er konnte gar lustig vermittelst zweier schönen Goldösen und Emailhaken befestigt werden. Auf letzteren saß je ein dicker Smaragd von der Größe eines chinesischen Apfels, weil nämlich in diesem Stein, nach der Bemerkung des Orpheus Libro de Lapidibus und des Plinius Libro Ultimo, eine geheime Kraft steckt, welche die Erektions- und Konfortationsfähigkeit des Gliedes günstig beeinflusst. Der Latz war beutelförmig, 8 Spannen lang und wie die Hosen ausgeschlitzt, so dass der blaue Damast vorne herauszottelte. Aber wenn ihr erst die treffliche Goldstickerei dran gesehen hättet und die zierliche Juwelierarbeit aus edlen Diamanten, Rubinen, Türkisen, Smaragden und Perlen, oh, ihr hättet ihn einem freudvollen Füllhorn verglichen, wie die Alten solche abbildeten. Zu jeder Stunde liebenswürdig, saftig, ergötzlich, immer grünend, keimend, sprossend, voll Kraft, voll Blust und Samen, gespickt mit jeglicher Wonne, so bot er beim Himmel einen beseligenden Anblick. Doch darüber werde ich euch ein weiteres in meiner Schrift über die Würde des Hosenlatzes berichten. Nur das muss ich noch anfügen, dass er lang und weit, im Innern wohlbestallt und verproviantiert war und in nichts jenen scheinheiligen Schambeuteln ähnelte, die zum großen Verdruss des weiblichen Geschlechtes eitle Windbeutel und Lumpensäcke sind. Für seine Schuhe mussten 406 Ellen tiefblauen Sammets herhalten, und sie waren sehr artig mit parallel laufenden Nesteln zum Einhaken in gleichförmige Zylinder eingerichtet. Zu den Sohlen zerschnitt man 1100 braune, nach Form der Stockfischschwänze zugestutzte Kuhhäute. Zu seinem Leibrock nahm man 1800 Ellen blauen Sammet, ringsum mit hübschen Schildereien bestickt, und zwar einwendig mit Kannen aus Silber- und Goldfaden und Perlenschnüren, wodurch man andeutete, dass er seinerzeit ein tüchtiger Saufaus werden sollte. Sein Gürtel war aus 300 1/2 Elle Seidensärge gefertigt, halb weiß, halb blau, wenn ich mich nicht sehr täusche. Sein Schwert stammte nicht aus Valenciennes, noch sein Dolch aus Saragossa, denn sein Vater hasste diese verfluchten maranischen Hidalgos wie den Teufel. Dafür trug er einen schönen Holzsäbel und einen Dolch aus Lederpapier, so fein bemalt und vergoldet, wie man's nur wünschen mochte. Als Geldbeutel diente ihm ein Elefantenhodensack, den ihm Herr Prakontal, Prokonsul von Libyen, schenkte. Zu seinem Rock taten's 9600 Ellen weniger 2/3 blauen Sammets mit diagonalem Goldfadengewebe, welches vom rechten Standpunkt aus gesehen in einer unbenennbaren Farbe schillerte, wie sie sehr ergötzlich am Halse der Turteltauben glänzt. Zu seiner Mütze bemaß man 302 1/4 Elle weißen Sammet. Sie war stattlich und rund, dem Umfang seines Schädels gemäß. Sein Vater war nämlich kein Freund jener marabesischen Hüte, die wie Pastetenkruste aussehen. Ein Federbusch von einem Onokrotal aus dem wilden Hirkania-Lande, groß und blau, hing ihm gar artig auf das rechte Ohr herab. Als Medaillon trug er auf einer 68 Mark schweren Goldplakette eine schickliche Emaillefigur. Sie stellte einen Menschenkörper mit 2 nach innen gewendeten Köpfen dar, mit 4 Armen, 4 Füßen und 2 Hintern, wie nach Platos Gastmahl die Menschengestalt bei ihrem mystischen Ursprung beschaffen gewesen sein soll. Ringsherum stand in ionischen Buchstaben zu lesen: »Die Liebe suchet nicht das Ihre.« Um den Hals zu schlingen, hatte er eine Goldkette, die 25.063 Mark in Gold wog, aus lauter großen Kugeln zusammengesetzt, zwischen welche Drachenfiguren aus dickem grünen Jaspis geschnitten und rings von Strahlen und Funken umgeben eingearbeitet waren, wie sie vormals der König Nekepsos trug. Sie hing ihm bis auf den Nabel herab, wovon er sein ganzes Leben lang die genitalische Wirkung verspürte, wie die griechischen Ärzte derlei erwähnen. Zu seinen Handschuhen nahm man 16 Trollenhäute und zur Verbrämung 3 Werwolfpelze. Aus diesen Fellen wurden sie ihm nach Angabe der Kabbalisten von Saint-Louis angemessen. In seinen Ringen, womit er sich nach des Vaters Wunsch zierte, um seine edle Abkunft zu erweisen, trug er auf dem Zeigefinger der Linken einen Karfunkelstein vom Umfang eines Straußeneis, gar zierlich in Seraphengold gefasst. Den Mittelfinger derselben Hand schmückte ein Reif, der auf nie gesehene und merkwürdige Art aus 4erlei Metallen zusammengeschweißt war, und zwar so, dass der Stahl das Gold nicht schändete, noch das Silber das Kupfer schimpfierte. Die Arbeit kam aus der Werkstatt des Hauptmanns Chapuis und seines Meisters Alco Fribas. Den Mittelfinger der Rechten umspannte eine Spirale mit einem unvergleichlichen Ballas-Rubin, einem unschätzbaren Spitzendiamanten und einem kostbaren Fisona-Smaragd. Hans Carvel, der große Steinkenner des Königs von Melindien, schätzte sie auf 69.894.018 langwollige Schafe. Auch die Fugger in Augsburg werteten sie nicht geringer. NDR Kultur